Telekom Fernsprechkabine Richardstraße 101 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausstattung gehört ein Foto einer weißbraunen Katze und auf dem Foto ist ein Pfeil zu sehen, der auf die Katze zeigt und daran steht vermisst. Dann ist auch noch eine Telefonnummer angegeben, an die man sich wenden kann, falls man diese Katze gesehen haben sollte. Ansonsten, außer zahllosen Telekom-Aufklebern, die hier die Telefonzelle dekorieren, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.